verschwindet mir Trost. Ich folg dir und du folgst mir. Egal wohin der Weg uns führt. Und wenn ein fremder Blick uns kreuzt, senken wir den Kopf und blicken wieder auf den Weg vor uns. Ich folg dir und du folgst mir. Mal überhaupt.